5. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b. Telefon 089 4783 752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b. Telefon 089 4783 752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da.